Herzlich willkommen zu einer weiteren gemütlichen Runde in der Magic Taverne. Auch diese Woche laden wir euch ein, uns zuzuhören, wie wir über Magic the Gathering reden. Insbesondere diese Woche Shadow over Innistrad im Draft-Format. Ja, und was für ein Draft-Format es ist, wirklich cool. Und dazu werden wir euch heute 5 von den 10 Draft-Archetypen vorstellen. Und wir fangen natürlich sofort an mit unseren persönlichen Meinungen und Eindrücken, was Shadow Innistrad angeht und vor allem im Limited, eben in diesem Draft-Format. Und ich kann eigentlich nur dazu sagen, das ist ein richtig geiles Set. Also Ich hab schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, so ein Set zu draften, mit den ganzen Mechanics, vor allem alte Mechanics, die wiedergeholt wurden, wie Madness, Delirium, auch ganzen Subthemes an Kreaturen wie Spirits oder Vampires. Da werden wir vieles noch kennenlernen in den 5 Archetypen, die wir euch vorstellen. Genau, und da würde ich mal sagen, können wir eigentlich direkt anfangen. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Ja, durchaus. Also, was man auf jeden Fall sehen kann an diesem Draft-Format im Allgemeinen, ist, dass es viel mehr darauf spielt, dass du tatsächlich Synergien zwischen deinen einzelnen Karten hast und dass die Karten und das ganze Deck zusammen irgendwas erreichen wollen, als dass du einfach nur gute oder effiziente Karten pickst. Das ist mir halt aufgefallen, wo wir letztens erst beim FNM waren. Da habe ich so ein, ja, im Endeffekt Esper Good Stuff Deck gespielt und bin damit nicht wirklich weit gekommen. Genau, also man muss, es macht Spaß, es ist viel Synergie drin, die man bauen kann. Man muss aber dazu sagen, man muss sich schon ein bisschen mit dem Deck, mit dem Set auseinandersetzen. Auf jeden Fall. Was drin ist, deswegen werden wir heute auch über die 5 Archetypen reden, die wichtig sind. Das sind auch unter anderem eine der stärksten, auf die man schauen sollte. Mhm. Genau, können wir eigentlich gleich anfangen? Jo. Das erste wäre White-Blue Spirits. Das ist eigentlich ein recht solides Deck. Das kennt man wahrscheinlich auch aus einem normalen Standard, Constructed, eben aus den Turnieren. Spirits wird ab und zu gespielt. Das ist im Grunde genommen ein Evasion-Deck. Also man spielt viele Kreaturen mit Flying oder die eben unblockbar sind. Da ist ja diese Fähigkeit Skulk oder die Mechanik Skulk. Jo. Genau, man muss das natürlich kombinieren mit ein bisschen Tempo. Also gegnerische Kreaturen wegbouncen, sie tappen etc., weil die meisten Kreaturen, die man spielt, sehr klein sind und vielleicht gegen größere einfach keine Chance irgendwann haben im Late Game. Und man will natürlich das Late Game gar nicht erst zustande kommen lassen, indem man den Gegner ein bisschen überrennt. Ja, das ist wahr. Also was ganz am Anfang recht wichtig ist bei diesem Deck, ist, dass die Spirit-Synergie noch nicht wirklich da ist. Also das Deck ist jetzt weniger ein, ich sag mal, Tribal-Deck oder ein Build-Around-Deck wie viele andere, sondern es ist im Endeffekt einfach nur fliegende Kreaturen, die möglichst schnell versuchen, den Gegner umzubringen. Was das unterstützt, wie du eben schon gesagt hast, sind Spells, die dir das Fighting leichter machen, aber auch Kreaturen, die während dein Gegner vielleicht versucht, dich auf dem Boden zu racen, das sauber halten, ebenso Karten wie Inquisitor's Ox. Genau, das sind auch wichtige Karten, um die Defensive oben zu halten. Denn man verliert einfach ganz klar das Race gegen andere Aggro-Decks, die eben entweder bodenfokussiert sind oder, wie wir später noch erwähnen werden, das Black-Red-Aggro-Vampire-Deck. Also da verliert man klar das Race und man will einfach Zeit gewinnen mit solchen Kreaturen wie eben Inquisitor's Ox. Das ist, glaube ich, 2er-3er-Drop mit 2-5. 4-Drop. 4-Drop? Okay, genau. 4 Mana, 2-5. Ist einfach ein Buddy, um eben Zeit zu gewinnen. Ansonsten, wie gesagt, es gibt einfach noch nicht so viel Spirits. Also es heißt einfach nur Spirits, weil die meisten Karten, die man da spielt, sind einfach Spirits momentan. Man darf aber nicht zu viel Synergie erwarten unter den Karten selber. Jo. Deswegen spielt man eigentlich Good Stuff. Also Karten mit hohem Value an sich. Ja, das ist es im Endeffekt. Und was wollte ich noch sagen? Ich hatte noch irgendwas zu diesem Deck, was ich sagen wollte. Weißt du es noch? Gut, das können wir rausschneiden. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal gleich zu den Karten, die wirklich wichtig für dieses Blue-White-Spirits-Deck sind. Genau, wir werden die Mythics werden wir rauslassen für alle Decks, denn ich denke mal, es ist selbstverständlich, dass Mythics einfach stark sind und Must-Picks teilweise sind, auch wenn sie gar nicht in den Farbschema passen, sind es einfach Must-Picks, um entweder drauf zu splashen, weil sie einfach saustark sind, oder dem Gegner praktisch die Karte wegzunehmen. Es klingt vielleicht ein bisschen fies und nach Value Draw, aber man spielt immer noch strategisch gegen die anderen und man will denen vielleicht auch den strategischen Vorteil wegnehmen, so gemein das auch klingt. Da hast du schon recht und ich meine, das ist wahrscheinlich, das liegt einfach auf der Hand, wenn du eine Mythic ziehst, dann pickst du sie auch. Genau, deswegen Mythics werden wir weglassen, vielleicht haben wir am Ende noch ein bisschen Zeit über Must-Picks an Mythics zu reden, weil es gibt auch Müll-Mythics. Ja. Wie es schon immer gab. Wir werden auch nicht so viel auf Rares eingehen, weil viele vergessen, Rares sind zwar die starken Karten und meistens auch die Game-Winner, aber im Draft-Format spielt man einfach größtenteils mit Commons. Richtig. Weil man hat pro Draft, also ja, pro Draft hat man höchstens 4-5, also wirklich allerhöchstens 4-5 Rares, die man rausholt. Also 3 sind an sich safe, weil man natürlich das Booster aufmacht und vielleicht noch ein paar gepasst werden. Aber wie gesagt, 4-5, absolutes Maximum an Rares eigentlich, außer man hat Glück. Und selbst bei den 3 Rares, die man im Booster bekommt, ist es eher wahrscheinlich, dass man irgendwas kriegt, was nicht in die eigenen Farben passt. Genau, oder absolut keine Synergie hat zu dem Deck, was man spielt. Es ist vielleicht trotzdem blau, aber eben irgendwas, was einfach nicht reinpasst. Und dann muss man die einfach weggeben, weil die einfach nichts bringt. Genau. Und um zu dem Blue-White Spirits Deck zurückzukommen, fangen wir doch am besten gleich mit einer Rare an. Es gibt nämlich eine, die ist richtig gut in diesem Deck, und das ist Rattle Chains. Also das ist wirklich ein absolutes Must-Pick. Wenn man die im ersten Booster sieht und man will eigentlich schon eher in diese Richtung spielen, man muss sie einfach nehmen. Die ist saustark. Das ist für 2 Mana eine 2-1 fliegend mit Flash. Also an sich einfach absoluter Value. Mhm. Und es wäre keine Rare, wenn sie nicht noch was könnte. Wenn das aufs Spielfeld kommt, dadurch, dass es Flash hat, ist auch sehr wichtig. Target Spirit gains Hexproof until end of turn. Also es rettet dir wahrscheinlich irgendwelche Spirits von dir. Jo. Wird eigentlich gar nicht dafür verwendet, sondern eher nochmal für den letzten Effekt. Denn alle Spirits, die man castet, kann man casten, als hätten sie selber Flash. Oh ja, und das ist richtig schön. Und das ist eigentlich ziemlich gemein. Also man weiß der Gegner eigentlich gar nicht mehr, soll ich angreifen, soll ich nicht angreifen? Ja, einerseits das und andererseits, was immer ganz cool ist an Flash-Kreaturen, ist, dass sie so eine Art Pseudo-Haste haben, wenn man so möchte. Weil du kannst sie im Endstep von deinem Gegner spielen und dann können sie schon in deinem nächsten Zug angreifen. Genau. Mehr gibst du dir auch nicht zu sagen. Das ist einfach die wichtigste Rare, die man picken sollte für dieses Theme. Dann wäre die nächste Rare. Das ist kein Must-Pick an sich. Sie ist stark. Das ist der Bygone Bishop. Für 3 Mana, 2-3 fliegend. Und besagt, immer wenn man eine Kreatur castet mit CMC 3 oder weniger, darf man investigaten, also einen Clue aufs Spielfeld bringen. Jo. Dieses Deck spielt nicht mit Clues, aber dadurch, dass er selber ein Spirit ist, also könnte man gut kombinieren mit Rattle Chains, ihn selber mit Flash reinbringen. Eigentlich recht gut. 2-3 mit Fliegend für 3 Mana ist einfach erstmal ein solider Buddy. Und man kann sich, wenn man wirklich merkt, okay, das Deck hat nicht genug Gas, kann man damit nachhelfen. Mit den Clues eben, dass man immer Card Draw hat. Weil eine Sache, die man im Allgemeinen bei diesem Deck bemerken muss, ist, viele von den Spirits und von den Evasion-Kreaturen, die man pickt, haben einen relativ geringen CMC, eben oft 3 oder weniger. Das heißt, einerseits bedeutet das, dass du relativ viele Clues bekommen kannst mit einem Bygone Bishop, und andererseits bedeutet das aber natürlich auch, dass du ziemlich schnell keine Handkarten mehr hast, weil du deine ganzen Kreaturen aufs Feld haust. Genau, das ist eben die Gefahr in solchen Agro-Decks oder Tempo-Decks, würde ich es jetzt eher nennen. Agro ist es weniger. Genau. Da können wir auch gleich zur nächsten Karte gehen, den Drogskull Cavalry. Das ist eher eine Finisher-Karte. Also sie ist sehr teuer für 7 Mana mit 4-4 Flying. Würde ich nicht unbedingt zuerst picken. Vielleicht auch gar nicht im zweiten Booster auch. Vielleicht eher im dritten oder wenn sie gepasst wird. Es ist eine, ich weiß nicht, es ist einfach für 7 Mana 4-4 fliegend sehr teuer. Also das ist eher eine Late-Game-Karte und meistens kommt man einfach nicht unbedingt ins Late-Game, außer es schleift. Aber die Effekte von der Karte sind einfach gut. Oh ja. Denn wenn ein anderer Spirit aufs Spielfeld kommt, kriegt man 2 Life, kann eben, wenn man schon im Endgame ist, einem das Endgame entscheiden, indem man einfach das Life Race gewinnt, ja, indem man dauernd eben wieder Life dazu kriegt und für 4 Mana, und zwar ohne zu tappen, also man kann diese 4 Mana öfter zahlen, wenn man eben 8 hat oder mehr, darf man einen 1-1 White Spirit Token mit fliegend aufs Spielfeld bringen, was wiederum natürlich die 2 Life Gain triggert. Genau, das heißt, das ist auch wieder eine Karte, die eben im Late Game so eine kleine Engine an und für sich selbst ist. Und wenn wir uns jetzt mal kurz von dem Kontext von dem weiß-blauen Spirit Deck entfernen, ist das durchaus eine Karte, die ich ziemlich sicher first picken würde. Weil selbst wenn ich dann nicht das Spirits Deck spiele, habe ich immer noch einen sehr soliden Finisher in Weiß, was ja auch im Allgemeinen eine relativ beliebte Farbe jetzt ist. Gut, da sind wir ein bisschen verschiedener Meinung. Ich spiele natürlich auch andere Archetypen als du. Da werden wir später noch drauf eingehen. Genau, das sind jetzt so die großen Karten, eben die Rares, die wichtigen. Darauf sollte man aber, wie gesagt, sich nicht stützen, denn man spielt hauptsächlich mit Commons und Uncommons. Genau, und da kommen wir mal gleich zu der ersten, würde ich sagen, und das ist der Nearheath Chaplain. Ist an und für sich eine anständige Karte, eine 3-1 Lifelink. Und das Wichtige dabei ist, wenn der im Friedhof ist, kann man 4 Mana zahlen und ihn exilen. Und dafür kriegt man dann 2 weiße 1-1 Spirit Tokens. Genau, also man muss da gar nicht mal mehr an die Synergie denken mit den Rares, sondern einfach an den puren Value, die diese Karte hat. Allein schon die 3-1 sind gut, um aggressiv zu spielen. Und eben dadurch, dass man sie noch exilen kann, also die hat auch postmortem, sage ich mal, noch Value, indem sie einfach 2 Buddies droppt, die für den Archetyp natürlich auch wichtig sind, wenn man die Synergie dafür hat. Jo. Auch wenn man sie nicht hat, sind es 2 Buddies mit 1-1 fliegend, warum nicht? Eben, das ist auch eine von diesen weißen Karten, die würde ich selbst außerhalb von diesem Deck wahrscheinlich relativ oft picken, einfach weil sie gute Value hat. Genau, da kommen wir auch direkt einfach zur nächsten Karte. Der Apothecary Geist, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das hast du. simple Karte, 4 Mana, 2-3 fliegend, ist, man muss dazu sagen, immer wenn irgendwelche Mechanics dazukommen, wie fliegend, Trample, Haste, haben sie generell erstmal schlechtere Werte, als sie das Mana kosten. Aber da kommt ein kleiner Value noch dazu bei dem Apothecary Geist. Wenn er das Spielfeld betritt und ihren anderen Spirit noch kontrolliert, was meistens der Fall sein wird, kriegt er 3 Leben. Kann man eigentlich nie Nein dazu sagen. Jo. Wie gesagt, das gewinnt einem in den meisten Fällen sogar das Life Race gegen die anderen Decks. Ja. Weil eine Sache, die man tatsächlich sagen kann, ist, dass Life im Limited-Format ein gutes Stück wichtiger ist als in den Constructed-Formaten. Oh ja, das haben wir letzte Woche ja besprochen mit den Fetchländern, um kurz nochmal darauf einzugehen. Ein Fetchland erfordert von einem, dass man ein Leben opfert, aber das ist ein Constructed, egal. Also wirklich, das eine Leben ändert gar nichts, wenn man den Gegner einfach überrennt. Also wenn man einfach schneller als der Gegner ist, dann ist das Leben eigentlich egal. Das ist eben nicht im Limited, denn da ist wirklich fast jeder Lebenspunkt wichtig. Werden wir später sehen, es gibt Combat-Tricks, die einen nämlich sehr schnell weghauen, egal ob man auf 20 oder 30 Leben ist oder sich sicher fühlt mit 12 Leben oder was weiß ich. Da kann man ganz, ganz, ganz, ganz schnell zu einem GG kommen. Ja, da. Aber darauf gehen wir später ein. Genau. Genau. Die nächste Karte ist Dauntless Cathar. Und die ist im Endeffekt fast wieder das gleiche wie Nearheath Chaplain. Nämlich eine 3-Mana, 3-2, die man auch wieder, dieses Mal aber für 2 Mana, aus seinem Friedhof exilen kann, um ein Spirit-Token zu bekommen. Fast genau das gleiche Ding, wieder gute Value, selbst nachdem sie gestorben ist, einfach gut in dem Deck. Genau, auch wenn sie kein Spirit ist, ich glaube, weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast, ist kein Spirit, aber trotzdem, es pumpt einen Spirit raus, dieses Denglisch, ey. Und ist ein guter Buddy. Also, wie gesagt, man spielt einfach viel mit Commons und was, wenn man viel draftet, wird man irgendwann merken, man spielt mit Kreaturen. Also, viele draften in dem Sinne falsch, indem sie zu viel Synergie aus irgendwelchen Spells erwarten, also Instants oder Sorceries, und dann einfach vergessen, Kreaturen zu picken. Ja. Und dann stehen sie da nur noch mit 7 Kreaturen in einem 40-Karten-Deck und dann sehen sie sehr traurig aus. Also, das ist ganz schnell vorbei. mit dem Spaß. Jo. Genau, da können wir eigentlich auch weitermachen. Die nächste Karte, Nibbles. Weißt du wirklich Nibbles? Jo, Nibbles of Dusk. Nibbles of Dusk. 3 Mana, 2-1 mit Flying und Prowess. Wer Prowess noch nicht mehr kennt, immer wenn man einen Non-Creature-Spell spielt, bekommt sie +1/+1 bis zum Ende des Zuges und triggert natürlich so oft, wie man einen Non-Creature-Spell spielt. Prowess, ja, ist eigentlich eine solide Fähigkeit, vor allem in dem Deck. Da muss man ja, wie gesagt, immer diese ganzen Tempokarten spielen, wie Bounce, Tap etc. Genau. Und andere, vielleicht kleine Combat-Tricks. Ja, also wenn man es richtig macht, dann hat man halt irgendwie so ein paar Just the Wins drin, ein bisschen Compelling Deterrence, das ganze Zeug. Und das hilft dann natürlich immer mit Prowess. Genau, und wie gesagt, synergiert dadurch, dass es ein Spirit ist, vielleicht mit eurem Rattle Chains. Ihr könnt das mit Flash reinholen. Oder eben, weil es 3 CMC hat, Bygone Bishop droppt erstmal einen Clue. Also man sieht, da ist viel Synergie drin, wenn man die richtigen Karten pickt. Man muss sich aber auch gar nicht mal auf die Synergie verlassen, wie wir schon erwähnt haben. Denn die Karten an sich sind einfach schon recht solide. Genau. Und damit kommen wir dann auch zu der letzten Karte, die wichtig ist in diesem Deck. Und das ist der Uninvited Geist. Genau, das ist eine sehr nette Karte. Das ist eine Flip-Karte. Für 3 Mana, 2-2 mit Skulk. Also das heißt, sie kann nicht von Kreaturen geblockt werden, die mehr Power haben als sie. Ja. Also muss sie geblockt werden, praktisch von einer Kreatur mit 2 Power oder weniger. Was aber das Wichtige an dieser Karte ist, wenn diese Karte durchkommt, was sehr einfach sein kann, also gegen andere Decks, wie zum Beispiel eben Werewolves, die sehr große Kreaturen spielen, dann wird sie nämlich unblockbar. Oh, ja. Wenn sie durchkommt, flippt sie zu einer 3-3, die dann wirklich komplett unblockbar ist. Also, das ist die Fähigkeit. Es kann nicht mehr geblockt werden. Ja, und einfach 3 garantierte Schaden in jedem Zug ist genau das, was dieses Deck möchte. Genau. Wir können eigentlich zusammenfassen, nochmal ganz kurz. Wie gesagt, das Deck spielt Spirits. Man will viel Evasion haben, also eben fliegende Kreaturen. Dazu aber auch viel Removal, also eben Tempo, also nicht direkter Removal und Schaden, ja. Nämlich einfach Bounce, Tap, wie schon erwähnt, und ansonsten einfach Good Stuff, also Value-Karten. Das fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Ich würde sagen, dann können wir gleich mit dem nächsten Deck weitermachen. Und das ist White-Green. Genau, man sieht wieder Weiß, eine sehr beliebte Farbe. Es ist auch einfach eine sehr starke Karte, weil es in dem Set den stärksten Removal hat. Ja. Unter anderem. Und das ist White-Green Humans. Das ist sogar ein absolut beliebtes Deck im Constructed. Also, das ist momentan das zu schlagende Deck. Wird sich noch ergeben. Auf jeden Fall, das ist ein Agro-Deck. Es spielt günstige Kreaturen. Sehr viele günstige Kreaturen. Also, man überrennt den Gegner mal wieder. Spielt aber viel mit Combat-Tricks. Eben diese Kreaturen hochpumpen. Und viel Removal. Weil, wie gesagt, Weiß hat einfach den stärksten Removal in diesem Set. Ja. Und da ist vor allem bei dem Removal eine Karte sehr wichtig, nämlich Angelic Purge. Vor allem in dem Deck ist die gut, weil die sagt ja 3 Mana und du musst eine Kreatur opfern, oder ein Permanent, glaube ich sogar, um eine Kreatur vom Gegner zu exilen. Genau. Das ist für viele Decks jetzt erstmal nicht so geil. Man vergisst, wie du gerade fast schon vergessen hast, es ist ein Permanent, was man opfert. Das heißt, im Midgame oder im Late-Game kann man eben das getappte Mana dafür hergeben, um eine Kreatur aus dem Weg zu räumen. Falls man in Bedrängnis ist oder man will einfach finishen und man kommt sonst nicht durch, dann haut man einfach das Mana weg, was man getappt hat, wenn es möglich ist. Und davor, im Early und im Midgame, dadurch, dass man eben so viele und so günstige Kreaturen spielt, kann man es sich halt leisten, dass man auch mal eine Kreatur opfert. Genau. Da fangen wir, denke ich mal, gleich auch mit den wichtigen Karten an. Fangen wir wieder an mit der Rare. Und das wäre in diesem Fall Always Watching. Das ist eine weiße Karte. Ich glaube, die kostet 2 Mana. Waren das 2? 3 Mana. 3 Mana. Ist aber unwichtig, weil die Karte an sich einfach saumächtig ist. Es gibt jeder Kreatur, also es ist ein Enchantment, gibt jeder Kreatur +1/+1. Und Vigilance, glaube ich? Oh ja. Genau, Vigilance. Und man meint gar nicht, wie stark Vigilance sein kann, wenn man einfach angreifen kann, teilweise ungestraft und dann im nächsten Zug auch gleich blocken. Vigilance ist so absolut lächerlich stark in Limited. Das ist unglaublich. Das ist eigentlich jede, jede Mechanik. Also sowas wie First Strike, Double Strike, Trample, Haste, ist im Limited so viel Value, weil es davon eben nicht so viel gibt. Und das gibt einem diesen kleinen Vorteil einfach. Ja. Und gut, Vigilance, wie gesagt, ist einfach der größte Vorteil, wenn man sich immer auch schützen kann. Weil wie gesagt, jeder Lebenspunkt ist wichtig in Limited. Ja. Weil man wird später dann auch wieder sehen, man kann da richtig schnell verlieren. Ja, ich meine im Prinzip, eins der wichtigsten Grundelemente, was Combat angeht in Magic, ist, dass du deine Kreaturen tappen musst, um anzugreifen. Und das heißt, dass sie nächste Runde nicht blocken können. Vigilance macht, dass dir das einfach egal ist. Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht mehr dazu zu sagen. Also das ist einfach eine saustarke Karte. Am besten holt ihr euch zwei davon, wenn ihr es könnt. Dann habt ihr eigentlich schon gewonnen. Ja. Meiner Meinung nach. Also eine der stärksten Enchantments. Auch die wird auch im Constructed gespielt. Ja, die kann man stacken. Also gut, dreimal Vigilance bringt einem nichts, aber +3/+3, hallo. Ja, und dann auch noch Vigilance. Das Mono-White-Human-Stack in Constructed ist immer noch gut. Und zwar zu Recht. Genau. Und was auch in dem Mono-White-Human-Stack gespielt wird, ist gleich die nächste Karte, die wir erwähnen. Der Thraben Spectre. Das war ein ganz schöner, smoother Übergang, würde ich mal sagen. Danke. Genau, der Thraben Spectre. Das überlasse ich mal dir. Eine 1-Mana, 1-2 Human, wenn er ins Spielfeld kommt, Investigate. Was wir auch gerade schon hatten, auch dieses Deck spielt eigentlich nicht mit Investigate, aber Investigate ist in Limited einfach eine Mechanik, die es dir selbst als aggressives Deck erlaubt, im Late Game noch ordentlich Gas im Tank zu haben. Genau, denn wie gesagt, man vergisst teilweise, Limited kann ein schnelles Format sein, wenn eben das, der Pool einfach aus Aggro besteht. Ja. Aber man verliert sehr schnell Gas. Also ich weiß selber, ich spiele größtenteils eigentlich Black-Red Aggro-Decks und da geht mir sehr oft einfach das Gas aus, indem ich zu viel Madness gespielt habe. Mhm. Und da wäre ich eigentlich ziemlich froh, wenn ich ein paar Clues hätte. Jo. Ja. Kann man im Endeffekt sonst nicht viel dazu sagen. Einfach all-around solide. Genau, dann kommen wir auch zur nächsten Karte. Das sind die Town Gossip Monger. Ein Mana, 1-1 Karte. Klingt vielleicht ein bisschen schwach. Man erwartet für ein Mana ein bisschen mehr Value, aber man darf nicht vergessen, da ist natürlich wieder ein Effekt dabei. Oh. Man darf die Karte tappen, tappt noch eine andere ungetappte Kreatur, die man kontrolliert, und dann darf man sie transformieren. Und jetzt kommt der Spaß an der Sache. Denn dadurch werden sie zu einer 2-3, was für einen Mana einfach lächerlich ist. Oh ja. Gut, sie müssen jeden Kampf angreifen, wenn sie können, aber man kann sich für 2 Mana, und zwar beliebig oft, mit +1/+0 pumpen. Ja. Also für einen Mana absolut lächerlich, die Karte. Da habe ich eine relativ amüsante Story zu der Karte. Das war bei dem gleichen FNM, wo ich das furchtbare Deck gespielt habe. Einer meiner letzten Gegner hatte tatsächlich dieses Green-White-Human-Stack und hat den Town-Gossip-Monger gespielt. Und ich war fast tot. Ich hätte aber im nächsten Zug das Spiel gewinnen können. Und dann greift er mit dem an und ich lasse ihn durch, weil ich gesehen habe, der hat kein rotes Mana. Ich habe nämlich da gedacht, dass der rotes Mana zum Buffen braucht und nicht farbloses. Und dann, da habe ich natürlich verloren. Tja, was soll man dazu noch sagen? Nächstes Mal besser spielen. Oh ja. Aber dafür machen wir das ja, damit ihr nicht solche Fehler macht. Genau, gehen wir einfach gleich zur nächsten Karte. Intrepid Provisioner. Oh ja. Oh, immer diese komischen Namen. 4 Mana, 3-3 mit Trample. Wieder solider Buddy. Trample ist immer gut, wenn man einfach durchkommen will. Ja, das ist ja, was Trample macht. Jetzt kommt aber wieder der zweite Effekt, der sehr wichtig ist für dieses Deck, eben um die kleinen Humans zu buffen. Ja. Ist eben, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt ein anderer Human, den man kontrolliert, +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Und man darf nicht vernachlässigen, wie viel +2/+2 eigentlich ist im Limited. Vor allem bei Karten, die eben nicht so groß sind meistens. Mhm. Also das damit ist halt, das ist ordentlich. Und ich meine, man kann es sich auch so anschauen, du hast einen Thraben Inspector, du spielst einen Intrepid Provisioner, buffst deinen Thraben Inspector auf 3-4 hoch und plötzlich kann der Mann angreifen und blocken wie ein Großer. Ja, da gibt's auch wiederum nichts mehr zu sagen. Gehen wir gleich zur nächsten Karte. Veteran Kathar. Das ist eine 2-Mana, 2-2-Karte. Wieder dasselbe, ein solider Buddy, den man bekommt. Und jetzt kommt der Value. Für ein weißes, drei beliebige Mana, auch wieder beliebig oft, muss man nicht tappen. Target Human gains Double Strike until end of turn. Oh, und yeah. Double Strike ist dermaßen mies in diesem Set. Also, da gibt's so viele Sachen. Das ist eben dieser Trick, den ich meine. Man greift damit an, der Gegner lässt durch und dann bufft man Double Strike drauf. Und plötzlich ist man tot. Und plötzlich ist der Gegner tot. Oder man ist selber tot, weil man einfach nicht mitgedacht hat oder das nicht erwartet hat. Also, das werden wir auch später sehen, wie Double Strike einfach reinhaut. Einfach wahnsinnig. Und gut, bei der Karte kann man natürlich sagen, der Gegner sieht, dass man Double Strike buffen kann. Aber das ist es ja. Er sieht es und wird sich scheuen, irgendeinen Blödsinn zu machen, während das noch auf dem Feld ist. Das heißt, selbst wenn man den Double Strike jetzt so nicht benutzen kann oder will, dann kriegt man Value aus dieser Karte einfach dadurch, dass sie auf dem Spielfeld ist, weil sie deinen Gegner zwingt, teilweise zum Beispiel auch schlechte Blocks zu machen. Genau. Dann gehen wir auch wieder zur nächsten Karte. Harvest Hand, das ist ein Artefakt, eine Artefakt-Kreatur. Weiß gar nicht mehr, was die kostet. Ich glaube, 3 Mana 2-2. Genau, 3 Mana 2-2. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist aber gar nicht mal das Wichtige an dieser Karte. Sondern wenn sie stirbt, dann flippt sie zu einer Ausrüstung. Die, was kostet das auszurüsten? Ich glaube, Ausrüsten kostet 1. 2. 2 zum Ausrüsten, die gibt +1/+1. Und solange die ausgerüstete Kreatur ein Human ist, hat der auch noch Mana ist. Und wir spielen White Green Humans, also wird es meistens ein Human sein. Oh ja. Und +1/+1 mit Mana ist, ja, also Mana ist alleine ist schon genug eigentlich, um den Gegner auch teilweise zu zwingen, schlechte Blocks zu machen, weil man hat ja auch viele Combat Tricks oder Removals und man kann damit auch teilweise entscheiden, also als Angreifer, wenn man die Regeln noch nicht ganz kennt, als Angreifer entscheidet man, wie man den Schaden verteilt. Jo. Und dadurch, dass man ihn fast zwingt, mit vielleicht sogar einer schlechten Kreatur zu blocken, kann man auch sagen, ja nee, dann hau ich erstmal die schlechte weg. Richtig. Und der Rest geht auf die andere. Und im Zusammenhang mit der Harvest Hand haben wir noch eine andere Karte, die ziemlich cool sein kann in diesem Deck. Und das sind die Abyssinian Missionaries. Genau, das ist wiederum weiße Kreaturen. 3-3, meine ich, Für 4. Für 4 Mana. Das ist eine Flip-Karte wieder. Und diese Karte flippt, wenn am Ende des Zuges auf ihr ein Equipment ist. Mhm. Und ich glaube, ihr seht, worauf wir hinaus wollen. Wenn die flippt, glaube ich, wird sie zu einer 4-4. Ja, und das ist noch gar nicht das Coole, sondern wenn sie flippt, dann hat sie im Endeffekt einen Oblivion Ring-Effekt. Also nachdem sie flippt, kann man eine Kreatur vom Gegner exilen. Genau, also das ist allein schon Value genug. Wenn man sie noch zum Flippen kriegt mit einer, mit einem Equipment, ist einfach sau stark. Also das ist tatsächlich ein saustarker Human Body, den man vielleicht auch gar nicht erwartet als Gegner, wenn man dauernd sieht, okay, kleine Viecher, Combat Tricks, auf einmal kommt das Ding raus. Jo. Das kann wehtun. Und wenn man noch ein bisschen härter auf dieses Equipment Subtheme gehen will, dann gibt's da noch eine Karte, die ganz gut ist, und das ist Strength of Arms. Genau, das ist ein Instant für ein weißes Mana. Target Creature gets +2/+2 dieses Englisch, unglaublich. Target Creature gets +2/+2 until end of turn. If you control an equipment, da haben wir es, Equipment, put a 1/1 white human soldier creature token onto the battlefield. Für ein Mana erstmal +2/+2, hoher Value und ein guter Combat Trick. Yep. Und wenn man eben auf dieses Equipment Subtheme geht oder allein schon die Harvest Hand hat, dann kriegt man dann auch noch ein Buddy, also ein 1-1 Buddy. Ja, und der ist nicht zu unterschätzen. Genau. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Buffs, also noch ein paar Combat-Tricks. Das wäre zum Beispiel Griff's Boon. Ja, eine eigentlich ganz nette Karte. Für einen Mana kann man eine Kreatur verzaubern und die kriegt +1/+0 und fliegend. Allgemein sage ich ja immer, Equipment oder Enchantments in Limited sind nicht so wirklich gut, weil wenn die Kreatur stirbt, man sich selbst 2-for-1. Aber hier ist das nicht der Fall, weil Griffin's Boon hat noch eine Extra-Line, die sagt, für 4 Mana, eins davon weiß, kann man es aus dem Friedhof zurückbringen und an eine Kreatur attachen. Genau, also man verhindert damit einfach dieses 2-for-1, also man sich selber zufügt. Und damit ist es dann plötzlich eigentlich ganz gut. Genau, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Deck. Also man kann kurz zusammenfassen, wichtig sind Humans, um die Synergie aufrechtzuerhalten, die man da entwickelt. Günstige Kreaturen, Combat Tricks und nicht zu vergessen, wir lassen da natürlich auch ein paar Mythics und Rares aus, die, denke ich, einfach selbstverständlich sind, wie Declaration in Stone. Ja, klar. Also wirklich das Removal in Weiß und eigentlich in dem ganzen Set. Darauf werden wir jetzt aber auch nicht eingehen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, wie stark diese Karten sind. Machen wir lieber weiter mit dem nächsten Deck. Das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Decks im ganzen Draft-Format, nämlich Red-Green Werewolves. Das ist ein sehr beliebtes Deck, also vor allem ein sehr beliebter Archetyp. Da müssen wir auch vornherein dazu sagen, so stark dieses Deck auch ist und so gut es sich auch spielt oder so schön es sich auch spielt, man sollte vielleicht, wenn man nicht unbedingt gute First Picks hatte, nicht darauf gehen. Denn viele Leute wollen dieses Deck spielen. Oh ja. Und dann pickt man sich gegenseitig die Karten weg. Keiner ist zufrieden, weil jeder nur blöde Karten zieht. Und dann kann man eigentlich auch gleich nach Hause gehen. Wir wollen aber euch nicht dabei entmutigen, dieses Deck überhaupt zu spielen. Deswegen fangen wir auch gleich einfach an, was es tut. Große Kreaturen, Werwölfe mit Flip-Effekten und ein bisschen Removal mit, ich weiß nicht, wie man das nennt, Off-Combat-Removal. Also im Grunde genommen Schaden, den man nicht im Combat verursacht. Also kein direkter Schaden wie Burn, aber ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob es da dafür eine Bezeichnung gibt, aber im Endeffekt halt auch einfach Removal. Ja, genau. Nehmen wir es einfach auch Removal. Gehen wir auch gleich weiter zu den wichtigen Karten. Da gibt es eine Karte, die ist enorm wichtig. Also wenn man die als Pick hat, also man kann die auch picken, wenn man nicht Werewolf spielt, sondern einfach nur diese rote Karte haben will, weil die an sich schon sau stark ist, ist die Rare Gaia Reach Bandit. Ja. Absolut lächerlich. Ja, einfach eine 3-2 Haste, was ja von vornherein eigentlich für jedes aggressive Deck schon gut ist. Und wir sind das aggressive Deck. Und dann flippt das Ding und wenn es flippt, kommen einfach alle deine Werwölfe automatisch transformiert ins Spiel. Genau. Und kann es eigentlich gar nicht sein. Und ich meine, das hat noch einen Effekt. Wenn wir kurz nachschauen. Gaia Reach Bandit. Ja, also am Anfang von jeder Upkeep. Das war der einzige Effekt. Ja gut, aber wenn die flippt, ich meine, die wird trotzdem zu einer 4-3. Also, weiß nicht, was man da mehr will eigentlich. Das ist erstmal solider Drop mit Haste, mit 3-2 und dann flippt sie zu einer 4-3. Die auch noch, wenn man den Werwolf, also wenn man ein Werwolf-Deck spielt, natürlich super, da alle Werwölfe geflippt reinkommen, wenn man will. Aber auch so, also wenn man überhaupt keine Werwölfe spielt, einfach eine solide Karte. Ja, definitiv. Was man allgemein sagen kann über die meisten dieser Werwölfe ist, dass sie so von vornherein schon relativ gut auf der Curve liegen. Und wenn sie dann flippen, dann flippen sie im Endeffekt auch von den Stats her aus, weil dann liegen sie einfach stellenweise so weit über der Curve, dass man wahnsinnig wird. Genau, das werden wir jetzt dann auch bald sehen. Aber erstmal zur nächsten Rare, den Silverfur Partisan. Partisan? Ach, Partisan. Partisan, keine Ahnung. Dieses Denglisch. Eine 3-Mana, 2-2 Trample, wieder solider Body. Aber der Zusatzeffekt von ihr ist ziemlich mächtig, vor allem in diesem Deck. Ich lese einfach mal vor, immer wenn ein Wolf oder ein Werwolf, den man kontrolliert, also er zählt selber auch natürlich dazu, ein Target von einem Instant oder einer Sorcery wird, kann man einen 2-2 Wolf Creature Token aufs Spielfeld bringen. Ja. Also man kann die auch selber targeten mit Combat Tricks und das zählt ja auch als Target davon. Oh ja. Und dann pumpt man einfach Wölfe raus. Stimmt, das hatte ich noch. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt gehabt. Das ist eigentlich voll sick. Ich habe mir nur so gedacht, ja cool, das ist halt nice, weil wenn der Gegner dann irgendwie Removal am Start hat, kriegst du halt doch noch ein bisschen Value raus. Aber das mit den Combat Tricks, das ist richtig saftig einfach nur. Ja, da siehst du mal. Da sieht man mehr, wer hier der Red-Spieler ist. Ja, kann wer man, der Blau-Spieler kann man so sagen. Ist. Muss dich leider enttäuschen, Blau ist nicht so gut in diesem Set. Ich weiß. Gehen wir einfach mal weiter. Ich glaube, das muss man einfach nicht mehr sagen. Die Karte ist einfach richtig stark. Man schützt sich ein bisschen gegen Removal. Auch wenn man removalt, dann kriegt man trotzdem seinen Buddy raus. Ja. Und wie gesagt, wie du es schon vergessen hast, man kann sie selber pumpen und damit selber Wölfe rauspumpen. Ja, und warum ich meine, du willst ja eben einige Combat-Tricks in dem Ding. und Rot und Grün unterstützen Combat-Tricks. Auf jeden Fall, das werden wir jetzt dann auch gleich sehen. Aber erstmal zu der wahrscheinlich wichtigsten Common, die viele sogar unterschätzen. Also ich sehe viele Leute, die diese Karte nicht mal mit dem Hintern anschauen. Das sind die Gadstaff Arsonists. Das ist eine Common, die kostet, ich glaube, 4 Mana. 5 Mana. 5 Mana für 5-4. Jo. Und kann nichts Besonderes. Also das ist eine Flipkarte, kann nichts Besonderes. Viele sehen dann, okay, das ist jetzt 5 Mana, 5-4, ziemlich teuer, ist einfach nur ein dicker Buddy. Was soll ich damit? Das soll man nicht vergessen. Es ist erstens ein dicker Buddy. Und wenn die flippt, dann wird sie zu einer 6-5 mit Menace. Mhm. Und man will das natürlich triggern, dass die flippt. Man kann es ja selber triggern, indem man einfach in dem eigenen Zug nicht spielt und eben die Combat-Tricks dann in der Hinterhand hält. Ja, dankeschön. Gerne. Und da wird sie einfach mächtig. Also ich habe die selber auch in meinem Black-Red Aggro Vampire Deck gespielt, weil ich sonst keine dicken Buddies hatte. Und dann habe ich sie rausgehauen im Mid-Game. Und dann war der erste Gegner erstmal so, ja. Okay, fuck, wie komme ich da jetzt durch? Und dann ist sie auch noch geflippt und da war eigentlich GG. Also der wusste wirklich nicht mehr, was er machen soll dagegen. Ja, die ist echt einfach extrem gut. Also man muss dazu sagen, man darf natürlich nicht zu viele von der picken, weil letztendlich ist es immer noch eine 5-Mana-Kreatur, was relativ teuer ist. Aber eine bis zwei davon will man definitiv in seinem rot-grünen Werwolf-Deck haben. Und man kriegt meistens ein bis zwei. Also das ist eine Common, die wird oft drin sein. Viele werden sie auch weitergeben, weil sie entweder die Farbe nicht spielen oder nicht den Wert dieser Karte erkennen. Und ja, wie gesagt, man darf natürlich nicht vergessen, wir reden hier immer noch von Limited. Also im Constructed ist diese Karte natürlich absoluter Müll. Viel zu langsam. Also nicht vergessen, wir sind immer noch im Limited-Bereich. Also da ist diese Karte absolut Bombe. Aber ansonsten könnt ihr sie zum Holzofen anheizen benutzen. Und dann machen wir direkt weiter mit dem Howlpack Wolf. Der ist im Endeffekt einfach eine von diesen extrem mana-effizienten Kreaturen, wie der 3 Mana für eine 3-3. Er kann zwar nicht blocken, außer wenn man einen anderen Wolf oder Werwolf kontrolliert, aber einerseits macht das nicht so viel, weil das ist sehr oft der Fall. Und andererseits ist das rot-grüne Deck meistens eh der Beatdown. Das heißt, man will angreifen und nicht blocken. Genau. Da können wir eigentlich auch gleich ein bisschen auf die Combat-Tricks eingehen, bevor wir weitere Kreaturen erwähnen. Da wäre zum Beispiel, also die wirklich wichtigste Combat-Trick-Karte, also ich nenne sie Combat-Trick, weil es zwar ein Enchantment, ich weiß nicht, was halt mit mir los ist. Howlpack Resurgence, das ist ein Enchantment für 2 Mana, meine ich. 2-3 Mana. Also ich kann mir diese Mana-Kosten meistens überhaupt nicht merken. Weiß nicht, woran es liegt. Aber wir sind ja vorbereitet. 3 Mana. Each creature you control, that's a wolf or a werewolf, und das spielen wir, gets +1/+1 and has trample. Aber das Wichtige an dieser Karte ist der Flash-Effekt. Oh, yeah. Deswegen ein Combat-Trick. Denn es ist eine permanente Karte, die man raushaut. Also die nervt den Gegner auch später noch. Mm. Und man kann den Gegner damit überraschen. Und gibt den Kreaturen noch Trample. Also auch wenn er irgendwie meint, okay, ich block mit kleinen Viechern und du kommst nicht durch. Nö, Trample. Ja, das ist im Endeffekt genau die Non-Creature-Karte, die man in diesem Deck haben will. Sie bufft die Kreaturen. Man kann sie im Gegnerzug spielen, was tatsächlich sehr relevant ist. Und ich denke, das sollten wir jetzt gleich ansprechen. Werwölfe flippen ja, wenn man keinen Spell gecastet hat in einem Zug. Und oft wird es so sein, dass der Gegner natürlich um Biegen und Brechen versuchen wird, dass diese Werwölfe Menschen bleiben. Während man selbst natürlich das genaue Gegenteil will. Da kommen die ganzen Combat-Tricks und Instant-Speed-Sachen ins Spiel. Man kann das Mana einfach in seinem Turn offen lassen und dann die Sachen, die man haben will, eben Howlpack Resurgence oder ähnliches, im Gegnerzug casten, um die eigenen Werwölfe zu flippen. Denn, wie schon erwähnt, man will meistens eigentlich nicht in seinem Zug nicht spielen, denn man verliert einfach Tempo, Value und alles Mögliche. Aber dadurch, dass man eben auf diese Instant-Speeds, Combat-Tricks geht, behält man sich Value bei im gegnerischen Zug. Also man flippt praktisch in seinem Zug die Karten und behält eben den Value noch in der Hinterhand. Also im Grunde genommen will man wirklich auf diese Instant-Speed-Sachen gehen, eben darum, dass man seine Wölfe selber triggern kann. Weil, wie du schon gesagt hast, der Gegner hat absolut keine Lust, dass diese Viecher flippen werden. Genau. Und das ist im Prinzip sozusagen das Sub-Theme von diesem Deck. Also Instant Speed-Zeug. Da haben wir Hallpack Resurgence, da haben wir auch eine andere Karte, Pack Guardian. Ein Wolf im Prinzip mit Flash. Ist halt jetzt nichts so Großartiges. Also das ist eher eine Karte, die spielt ein bisschen mit anderen Sub-Themes, die nicht da reinpassen. Aber wenn man die so als letzten Pick hat oder man sieht, okay, mir fehlen ein bisschen größere Karten oder ich will einfach mehr Instant Speed raushauen, dann ist es für 4 Mana eine Flash mit 4-3 einfach solide. Jo. Also man kann den Gegner, wie gesagt, überraschen am Ende seines Zuges, indem man die nochmal raushaut und dann kann man mit der auch nochmal angreifen, weil, ja, genau, kennt man ja. Oder wenn man sieht, ja gut, verdammt, einer an meinem Tisch geht auch schon auf Red-Green-Werewolves, aber ich habe da schon gute Karten, dann kann man zu sich selbst sagen, ja, dann schaue ich einfach, dass ich dieses Instant-Speed-Theme ein bisschen mehr ausbaue. Und da kann man dann eben so Karten wie Pack Guardian oder Hallpack Resurgence mehr picken. Genau, also das ist auf jeden Fall ein zu erwähnender Pick. Muss man nicht, wenn man sowieso schon gut aufgestellt ist. Aber das ist natürlich eine gute Reserve, falls man eben nicht gut aufgestellt ist. Und das ist leider in den meisten Fällen so, weil wie gesagt, man draftet immer noch gegen die anderen. Dann können wir auch gleich nochmal zu Kreaturen eingehen. Der Hinterland Logger. Da gibt es 2 Karten, die habe ich schon oft verwechselt, die einen Baumstamm auf dem Rücken tragen. Das ist... Ja, müssen wir ein bisschen näher ran. Ja, also der Hinterland Logger ist im Endeffekt eine 2-Mana 2-1 und den kann man transformieren zu einer 4-2 Trample. Und ja. Das ist im Prinzip alles, was er kann. Genau, Habe ich oft am Anfang auch verwechselt mit der anderen Karte. Stoic Builder. Genau, Stoic Builder, die einem ein Land, also gegen Mana ein Land aus dem Friedhof wieder auf die Hand zurückholt. Mhm. Die will man nicht. Das passt überhaupt nicht ins Sub-Theme rein. Ja. Also den Hinterland Logger will man haben. Ja, nicht alles picken, was Baumstämme hat. Ja, genau. Und nach Wolf ausschaut. Da können wir noch ein bisschen zu den Combat Tricks gehen. Dann haben wir eigentlich das Deck auch schon wieder. Ja. Ein sehr wichtiger Combat-Trick. Also das ist der Combat-Trick, der mich die meisten Games gewinnen lassen hat, auch mit meinem Black-Red Vampire Aggro. Und viele Gegner einfach so, was? Ach komm schon, das oh, geht ja. Doch nicht. Das Gefühl kenne ich nur zu gut. Ja, und ich rede von Uncaged Fury. Das ist, man kann es eigentlich sagen, ein schwächerer Teemo Battle Rage gibt eine Kreatur +1/+1 und Double Strike. Und wie schon vorhin erwähnt, Double Strike, miese Sache in diesem Set. Oh, kann den Gegner sehr schnell überraschen. Wie schon gesagt, ich hatte viele Gegner, die mich dann angeschaut haben und mich wahrscheinlich am liebsten erwürgen würden, weil ich das gerade gemacht habe. Ja, also das ist eine Karte, mit der man auf jeden Fall seine Gegner sehr salty machen kann. Genau, eben zum Beispiel mit dem Gatstaff Arsonist. Auch wenn er nicht geflippt ist, ist er immer noch eine 5-4. Und der Gegner hat noch 10 Life, denkt sich, okay, einen Angriff davon überlebe ich noch und im nächsten Zug mache ich dich fertig. Ja, nee, ich greife an, ja, lass ich durch. Okay, das war's. GG, das war's. Ja. Also, ja, sehr lustig, also für mich jedenfalls, wenn man auf der eigenen Seite steht, ist es sehr lustig. Ja. Aber ansonsten, gehen wir gleich weiter zur nächsten Karte. Moonlight Hunt. 2 Mana, Instant Speed. Ich lese einfach vor. Choose target creature you don't control. Each creature you control that's a wolf or a werewolf deals damage equals to its power to that creature. So, nochmal auf Deutsch. Man wählt eine Kreatur aus und die kriegt den gesamten Schaden, also die gesamte Power, die deine Wölfe und Werwölfe haben, einfach ins Gesicht. Oh ja. Also man kann damit eigentlich wirklich das Dickste auf dem Feld wegkloppen. Da reicht teilweise reicht auch nur ein Wolf, weil die schon dick genug sind. Wenn man noch 2-3 hat, dann fokussiert man den und fertig. Und das für 2 Mana Instant Speed. Ja. Ja, und deine Wölfe werden davon auch überhaupt nicht berührt. Also das ist ja kein Combat, der stattfindet. Es folgt halt im Prinzip dieser relativ neuen Formel von Removal, die Grün seit einiger Zeit hat. Nämlich, dass es zwar die Bedingung hat, dass man Kreaturen auf dem Feld hat, aber wenn man die hat, ist es relativ nützlich. Weil die halt eben dann ihren Schaden an den gegnerischen Kreaturen machen. Genau. Ist eigentlich eine ganz coole Idee, meiner Meinung nach. Genau, das nächste wäre dann, da gibt es auch noch was ähnliches, Rabbit Bite. Das ist jetzt ein Combat. Im Grunde genommen 2 Mana, eine Kreatur, die man kontrolliert. Das ist sogar gar nicht mehr das Combat. Jetzt habe ich mich wieder vertan. Ah, jetzt, da ist der Clou. Das ist eine Sorcery Speed. Aber trotzdem, sehr nützlich, denn es macht einfach den Schaden an einer Kreatur des Gegners ohne dass sie selber Schaden nimmt. Also wieder off-Combat. Einfach ein solider Removal. Also Grün hat schon auch sehr gute Removals, aber halt auf eine andere Art. Also das ist sehr kreaturenbasierend. Man muss halt an der Stelle natürlich sagen, ein Grund, warum diese beiden Karten, die wir gerade genannt haben, gut sind in dem Deck, ist, dass wir davon ausgehen, dass wir die größten Kreaturen auf dem Feld haben. Oder zumindest die kräftigsten. Und eigentlich haben wir das. Ja, also, genau. Das ist einfach das Deck mit den dicksten Kreaturen. Richtig. Das war es eigentlich im Grunde genommen. Haben wir noch eine Karte vergessen? Also es gibt in Theorie noch Spiteful Motives. Ah ja, genau. Das ist wieder ein Enchantment für 4 Mana mit Flash. Die Kreatur kriegt dann +3/+0 und hat First Strike. Sehr situationsbedingt. Also man sollte das ist vielleicht eine der Last Picks, wenn man wirklich ein Shortage hat, also wirklich ein bisschen wenig Combat Tricks, dann kann man die nehmen. Ansonsten viel zu teuer und nicht das, was man eigentlich will. Genau. Also kann man picken, muss man aber nicht. Genau. Also nochmal kurz zusammenzufassen, also da gibt es eigentlich nicht viel zusammenzufassen. Große Kreaturen, Combat Tricks und das war's. Genau. Den Gegner damit einfach überrennen. Das ist, was Rot-Grün macht. Das klingt zwar nach einem simplen Plan, aber es ist verdammt effizient. Und es macht Spaß. Richtig. Also, es macht einfach generell Spaß. Oh, das ist mein absolutes Lieblingsdeck, das nächste. Ihr redet, glaube ich, schon die ganze Zeit davon. Black Red Vampires. Das ist auch mein Standard-Deck in Constructed. Auch wenn es vielleicht nicht das stärkste Deck ist und wahrscheinlich auch gar nicht Top 8 erreichen würde, aber es macht so Spaß, damit zu spielen. Grundsätzlich gehen wir erstmal auf die Grundlagen ein. Es ist ein Aggro-Deck. Es ist wirklich, es burnt mit Burn-Spells. Es haut günstige Kreaturen raus, meistens sogar noch mit fliegend. Also es ist in allen Hinsichten nervig. Es spielt noch mit meiner absoluten Lieblingsmechanik Madness, um einfach aus allem Value rauszuziehen, was man einfach nur hat. Vampire, gut, das interessiert mich jetzt eher weniger, ob das jetzt Vampire sind, aber es sind nun mal Vampire. Und es hat einfach verdammt gutes Removal. Oh ja. Yeah. Und vor allem gute Removal-Synergie, auf die wir bald eingehen werden. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal gleich mit den wichtigsten Karten an. Es gibt eine Rare, die ist extrem, extrem wichtig für dieses Deck. Wenn ihr die im ersten Pack bekommt, pickt sie sofort. Und ihr wisst einfach, wo ihr sein werdet. Man muss aber dazu sagen, diese Karte ist auch an sich gut. Ja? Also eine 1-Mana 2-1 ist erstmal solide. Aber was die macht für dieses Deck, das ist die Essenz dieses Decks einfach. Es gibt jedem Vampir, das nicht auf dem Spielfeld ist, also im Grunde genommen jeder ungespielte Vampir auf der Hand, hat Madness. Ja. Und dadurch kann man, auch wenn man mal nichts mit Madness auf der Hand hat zum Discarden und man würde Value verlieren, discardet man einfach einen Vampire und spielt ihn einfach. Ja. Also, ich weiß nicht, ich könnte eigentlich stundenlang darüber reden, aber wir müssen uns echt kurz fassen bei dem, also, bevor ich noch auslasse. Für die, die es noch nicht wussten, das ist der Falkenwrath Gorger. Oh ja, wir haben den Namen vergessen. Ja. Oh Jesus. Da sieht man mal den Hype. Ja, der Hype ist real. Auf jeden Fall. Machen wir gleich weiter. Incorrigible Youths. Das ist eine Common. Das ist eine Uncommon. Das ist eine Uncommon. Die Common, die ich meinte, ist eine andere. Eine wichtige Uncommon. Das ist eigentlich die stärkste Uncommon in dem Deck. Ich gehe erstmal darauf ein, was die normal kostet und dann, was die Madness kostet. Für 5 Mana eine 4-3 mit Haste. An sich guter Value, denn wie gesagt, sobald irgendwas drinsteht, wie Haze, Double Strike, wie auch immer, sind die Werte erstmal schlechter. Also man kann sie rein theoretisch auch so spielen. Will man aber eigentlich gar nicht, denn man will ihre Madness-Kosten triggern. Mm. Denn mit Madness, also wenn man sie discardet, kann man sie für Madness spielen, wer die Mechanik noch nicht kennt, darf man sie dann für 3 Mana spielen. Und 3 Mana für eine 4-3 mit Haze, also bitte. Ich weiß gar nicht, was will denn der Gegner noch machen? Das ist... Wenn man das in Turn 3 droppen kann, dann sind das meistens einfach safe 4 Schaden. Oder safe irgendein Removal im Combat. Also, das ist einfach gut. Ja, und ich könnte echt darüber schwärmen mit Madness. Aber mach mal weiter. Ja, dann als nächste wichtige Karte, was fürs Early Game, nämlich Insolent Neonate. Genau, das ist eine Common für 1 Mana. Hat, glaube ich, auch nur 1-1. Aber es ist gar nicht das Wichtige. Wobei, die hat Menace. Also, man kann damit ja schon ziemlich viel Blödsinn machen. Aber das Wichtige ist, wenn man... Sie triggert Discard. Also, man kann jederzeit eine Karte abwerfen. Triggert dadurch den Discard-Effekt. Man muss sie zwar dafür opfern, aber das ist ja auch eine weitere Synergie vielleicht für andere für ein anderes Subteam, auf das wir am Ende noch eingehen werden. Aber generell, sie triggert Discard. Und zwar, wann man will. Ja. Und zwar umsonst. Also man kann es einfach machen. Und dadurch eben sowas spielen wie die Incorrigible Youth gleich in Runde 3. Genau, das Schöne ist, dass sie halt am Ende des Tages auch noch sich selbst ersetzt. Weil wenn man das Ding opfert und was discardet, darf man auch noch eine Karte ziehen. Also, ah ja, genau, das ist ja auch noch der zusätzliche Effekt. Also für eine Common eigentlich ziemlich stark, muss man meinen. Genau. Gehen wir auch weiter. Die nächste Common, oder ist eine Uncommon? Ich kann, also ich bei Commons und Uncommons. Uncommon. Ich kann ne, das einfach nicht merken. Das ist sogar wieder eine Uncommon. Ein Mana, 1-1 mit Lifelink. Ist erstmal einfach wieder gesagt, ein guter Buddy. Also 1-1 Lifelink, man kann wiederum viel Blödsinn damit machen. Und jetzt kommt der Effekt. Für 2 Mana darf man eine Kreatur sacrificen. Und dann kriegt jeder Vampir, den man besitzt, also auch er selber, +1/+1 als Counter. Das, was da das Wichtige ist, ist, wenn man sich die ganze Liste an Kreaturen, die man in dem Deck spielen will, mal anschaut, wird einem relativ schnell auffallen, ja, die sind von den Stats her alle nicht so groß. Aber das bedeutet automatisch, wenn du den Indulgent Aristocrat draußen hast und im Combat bist, kannst du furchtlos mit deinem ganzen Team einfach reinswingen, weil, wenn irgendwas sterben würde an den Blocks, sacrifice du es einfach und deine anderen Kreaturen werden automatisch noch größer. Und man darf nicht vergessen, also die Kreatur wollten wir eigentlich erst später erwähnen, aber es gibt eine Common, die hat so viel Value im Limited, vor allem mit sowas, das ist abartig. Also das habe ich, wo ich die Spoiler gesehen habe, einfach nicht erwartet, dass der Sanitarium Skeleton heißt, der. Das ist ein 1er-Drop, also ein schwarz 1. Tut eigentlich nicht viel. Also es ist einfach ein Buddy. Aber man kann den für 4 Mana aus dem Friedhof wieder auf die Hand holen. Echt, was für 4? War das für 4? Ich glaube sogar nur für 3. Ich glaube auch für 3. Schauen wir einfach. Sogar für 3. Also brutal. Also das ist einfach für 1 Mana 1-2. Ein solider Blocker, wenn man damit blocken will. Man will aber eigentlich meistens nicht damit blocken, denn man will die entweder discarden, denn man kann sie wieder auf die Hand holen und einfach nochmal discarden. Oder man sackt die einfach am Indulgent Aristocrat und holt sie sich wieder. Ja. Also das ist im Midgame wirklich ein saustarker Value, den man nicht unterschätzen darf, vor allem nicht in diesem Deck. Oh ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hattest da ja auch beim Pre-Release, wenn ich mich recht erinnere, so ein Game spät in der Nacht. Boah, erinnere mich bitte nicht dran. Das war ja schlimm. Der Gegner hatte auch so was im Deck. Und Call the Bloodline, das ist eine Karte, auf die wir auch noch eingehen. Also das Match hat wirklich lange gedauert und das war auch noch das letzte Match, was auch noch entscheidend war, ob ich auf den ersten Platz komme oder nicht. Obwohl es ein Casual-Format ist. Keine Ahnung, ich wollte eigentlich einfach nur das Deck zählen. Wer sich zuerst fertig mildt, hat gewonnen. Aber der Gegner wollte einfach nicht aufgeben. Zum Glück habe ich dann auch noch gewonnen und war sehr müde. Das war schon eine harte Sache. Ey. Ja, aber wir schweifen schon wieder ab. Gehen wir gleich zur nächsten Karte. Voldaren Duelist. Jo. Sehr gut in diesem Deck, weil der besagt nämlich, für 4 Mana eine 3-2 Haste, kann man durchaus spielen. Und dann der Effekt ist einfach so schön, wenn der aufs Battlefield kommt, kann Target Creature einfach nicht blocken. Genau, und das ist genau das, was man eigentlich will. Entweder im Early Game, Mid Game, Endgame. Man will einfach durchkommen. Und da ist einem jedes Mittel recht, vor allem das da. Weil es hat, wie gesagt, auch noch Haste. Also selbst wenn das der einzige Drop ist, kann man mit der einfach durchrushen. Indem man sagt, okay, du darfst nicht blocken, durch. Genau. Und was auch noch schön ist halt, dass der eben auch ein Vampire ist. Das heißt, der spielt in die ganzen Vampire-Synergien mit rein. Wie eben mit dem Falkenwrath Gorger. Jo. Genau. Jetzt kommen wir zu der Karte, die ich erwähnt habe. Call the Bloodline. Das ist ein Enchantment für 2 Mana. Und das besagt, für ein Mana, also für ein generisches Mana, wirf eine Karte ab. Wieder der Discard-Trigger, den man will. Mhm. Und dann darf man ein 1-1 Black Vampire Night Creature Token aufs Spielfeld bringen mit Lifelink. Oh. Also, das ist genau das, was ich an diesem Deck liebe. Discard, also eben den Madness Value rausholen, oder eben mit dem Sanitarium Skeleton, indem man sich den einfach wiederholt. Also im Grunde genommen einfach Value vom Discard her rausholen. Und noch mit Viechern nerven. Und 1-1 Lifelink, das ist ziemlich nervig. Also das habe ich, ich in diesem Match eben gemerkt, weil er hat die ganze Zeit mit diesem Ding irgendwas rausgepumpt und das, keine Ahnung, ich kam irgendwie nicht durch. Am Ende war das einfach ein keine Ahnung, wie soll man es eigentlich nennen? Ich Slug habe einfach, Fest. ja, also ich habe wirklich nur einen Schaden gemacht, weil er sich da mit Lifelink wieder hochgeheilt hat und eigentlich haben wir nur darauf gewartet, bis ich endlich durchkomme. Darüber will ich eigentlich gar nicht mehr reden. Genau. Gehen wir gleich zum nächsten Enchantment. Stanzia Masquerade. Nee, das ist doch eine Kreatur. Stanzia Masquerade? Nee, das ist ein Enchantment. Oh, stimmt. Das ist ein sehr wichtiger Sorry. Enchantment sogar. Diese Blauspieler. Auf jeden Fall. Enchantment für 3 Mana. Macht ziemlich viel. Also man kann sie für Madness für 3 Mana aufs Feld holen. Das heißt, man zieht einfach Value raus, wenn man sie discardet selber. Also jo. Die Karte kann man discarden. Wie auch immer. Ich komme raus. Und das besagt, angreifende Kreaturen, die man kontrolliert, haben First Strike. Und das ist allein schon mächtig. Also das kann einem ziemlich viel Advantage geben. Aber der zweite Effekt ist das, was einem dieses Deck eigentlich so nervig macht. Immer wenn ein Vampir, das man kontrolliert, durchkommt, also Schaden am gegnerischen Spieler macht, kriegt dieser Vampir einen 1-1-Counter. Und ja. Das ist es eben. Man zwingt den Gegner zu blocken eigentlich. Oder man kriegt einen Counter. Ja, pass mal auf, jetzt kommt ja noch so eine ziemlich eigentlich geschmeidige Synergy. Du greifst an mit deinem, keine Ahnung, Ravenous Bloodseeker oder so. Der Gegner blockt den nicht, weil du von dem ja eh die Stats so ein bisschen flippen kannst. Und dann das sagst stimmt. du einfach, ja, du discardest eine Karte während pumpst dem Combat. Du pumpst ihn damit? Ja. Und dann discardest du Stanzia Masquerade, spielst es gleich für Madness-Kosten, er kommt durch und kriegt einen +1/+1-Counter. Stimmt, daran habe ich sogar zum Beispiel gar nicht gedacht. Ja, also, wieder, also da ist so viel Synergie und so viel Combo drin in diesem Deck. Ah, egal, weiter, bevor ich schon wieder abschweife. Sanitarium Skeleton haben wir schon erwähnt, absolute Value-Karte in diesem Deck. Und jetzt kommen wir zu dem Removal. Und dieses Removal ist so viel Value. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. So viel Value. Ja. Ich fange einfach an mit der Lightning Axe. Eine sehr alte Karte und eigentlich eine sehr starke Karte. Für ein rotes Mana, 5 Schaden an einer Kreatur. Zusatzkosten wären entweder 5 Mana zahlen, will man nicht. 6 Mana für 5 Schaden. Oder man wirft eine Karte ab. Und da kommt es wieder. Man wirft eine Karte ab für 5 Schaden auf irgendeine Kreatur. Und was wirft man am besten ab? Fiery Temper. Genau, denn für Fiery Temper, wenn man das mit Madness-Kosten spielt, kostet sie nur 1 und sind nochmal 3 Schaden am Spieler oder einer Kreatur. Also für 2 Mana 8 Schaden. Kein Problem. Also, was soll ich da noch... Also, ich weiß nicht, was soll ich da noch sagen? 8 Schaden für 2 Mana. Ja, das reicht. Ich meine, das ist ja theoretisch sogar gut genug für Constructed. Und wir sind hier in Limited, das heißt, da ist es doppelt gut. Also, die Kombo spiele ich auch in meinem Constructed-Deck. Also, eben. Wie auch immer. Dann gibt es natürlich noch ein paar kleinere Sachen, die keine Must-Picks sind, aber nice to have, sollte man vielleicht so gegen Ende picken oder wenn man meint, okay, man hat ein gutes Roundabout und man kann die noch reinschmeißen. Tormenting Voice ist, um eben Gas rauszuholen, weil mit Madness verliert man sehr schnell Gas, indem man sich einfach selber die Karten aus der Hand schmeißt und dann hat man einfach nichts mehr zum Discarden und dann verliert man einfach Tempo. Mit Tormenting Voice kennt man, denke ich mal, noch aus den alten Sets, wird sehr oft reprinted. 2 Mana, meine ich. Jo. Also 2 Mana. Zieh 2 Karten, wirf eine ab. Da haben wir es wieder. Dadurch, dass wir durch Abwerfen einfach Value rauskriegen, ist es für uns kein Problem. Es ist eigentlich für uns Draw 2 Cards. Mehr ist es für 2 Mana. Absolut solide. Und dann gibt es noch eine Karte. Man streitet sich. Also ich habe in vielen Foren gelesen, das ist eine Constructed-Karte, eine wichtige für dieses Deck. Einige sagen, nur Idioten spielen die, weil die überhaupt nicht wertvoll ist. Also ich persönlich spiele sie nicht in meinem Constructed-Deck, weil ich einfach nicht genug Platz für die habe. Ich würde sie wahrscheinlich spielen, aber ich habe einfach keinen Platz dafür. Ich spiele einfach lieber anders. Aber im Limited ist das eine ziemlich gute Karte, nämlich Arms of the Wane. Und besagt einfach für 3 Mana... Target Opponent loses 3 life and you gain 3 life, also ein Helix. Aber das Wichtige ist, man kann sie für Madness spielen wieder und dann kostet sie nur ein schwarzes Mana. Und ein schwarzes Mana für einen Helix, also bitte. Ja, also das ist so eine Karte, für normale Kosten würde ich die nie in meinem Leben spielen wollen. Vor allem, weil die auch noch Sorcery Speed hat. Ja, also Sorcery Speed kann nur einen Spieler targeten und 3 Mana, also bitte. Aber für einen Mana, wenn man halt eben... Und dann Madness wird, man darf nicht vergessen, Madness ist Instant Speed. Also man verwandelt praktisch Sorcery-Karten in Instant Speed-Karten. Genau. Oder gibt Kreaturen Flash, je nachdem, wie man halt Lust hat. Ja, also wie man es sehen will. Noch eine Karte, das ist ein Removal, das habe ich in meinem eigenen Constructed Deck. Ist aber eine Rare, also man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man die kriegt. Ist auch nicht unbedingt ein Game Changer, ist netter Removal. Ein starker, wenn man den so hinkriegt. Abyssin's Judgment ist für 2 Mana 2 Schaden, den man auf Spieler und Kreaturen verteilen kann, wie man will. Also, keine Ahnung, 2 auf eine Kreatur oder 2 auf den Spieler oder 1-1. Aber, also allein schon das ist eigentlich solide. 2 ist das Sorcery Speed, aber diese 2 Schaden können einem vielleicht den Hintern retten. Jo. Aber das Wichtige an der ist, dass die Madness-Kosten rot und X sind. Das heißt, spielt man die einfach mit, sagen wir mal, 3X, sind es schon 3 Schaden, die man verteilen darf. Ja, im Endeffekt ist das halt ein mit Fireball, den man verteilen kann, mit Instant Speed. Genau, also man kann die halt unendlich hochpumpen durch das X. Also sehr stark. Ja. Wie gesagt, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man die kriegt, weil es eine Rare ist. Wäre für mich sogar fast eher so ein Last Pick. Ich hätte die am liebsten eigentlich in den letzten Boostern, weil habe ich sie in den ersten Boostern, nehme ich sie raus, will eigentlich das spielen, aber ich kriege einfach nichts mehr hin und dann habe ich umsonst die Rare gepickt und ja. Mhm. Also muss nicht sein, nice to have, mehr ist es auch nicht. Ja. Jetzt noch, was wir vorhin erwähnt haben, der Ravenous Bloodseeker. Das ist die 3-1 für 2 Mana, die einem erlaubt zu discarden, wenn man will, ja, um ihre Stats zu switchen zu, die ist 1-3. Entschuldigung, die ist 1-3. Und durch den Discard erlaubt man praktisch die Stats zu switchen zu 3-1. Wieder Synergie, Angriff, Aggro, alles Mögliche. Würde ich aber trotzdem eher später picken. Erstmal den Core zusammenkriegen. Ja. Also erstmal das Herz dieses Decks zusammenkriegen und dann damit noch hinterher pumpen. Eben, ich meine, wir haben ja schon eine ganze Menge Karten erwähnt, die man haben will in diesem Deck. Und selbst wenn man die schon zusammenbekommt, ist man wahrscheinlich mehr als glücklich. Genau. Da habe ich kurz erwähnt, da fassen wir uns aber kurz. Dieses Deck kann man auch etwas weniger Aggro und mehr Control spielen, also mehr Midrange Control, indem man dann ein bisschen auf Zombies geht. Also das ist eine Karte, die habe ich in meinem Pre-Release gehabt, das hat die Gegner auch zur Verzweiflung gebracht, weil es einfach so gut gepasst hat, ist From Under the Floorboards. 5 Mana, also 2 schwarz, 3 beliebig. Man kriegt 3 Zombies, zwar getappt, also 2-2 Zombies getappt aufs Spielfeld und 3 Leben. Ist an sich für diese 5 Mana, indem man 6-6 kriegt und 3 Buddies und noch 3 Leben, an sich schon ein guter Value. Ist eine Rare, darf man wieder nicht vergessen, man darf sich natürlich nicht darauf verlassen. Aber die Madness-Kosten wieder besagen X. Also kann man damit auch mehr Zombies rauspumpen oder weniger, wenn man sie einfach nur spielen will. Also sehr flexible Karte und wenn man einfach den Gegner mit Zombies flutet und dann noch richtig viel Leben kriegt, wie gesagt, Leben ist wichtig und man kann damit das Life-Race gewinnen. Genau, also wenn ich jetzt Schwarz-Rot-Control draften würde, dann würde ich zum Beispiel auch, was wir gerade erwähnt haben, Everson's Judgment ein bisschen früher nehmen, weil es natürlich in einem Control-Deck eher der Fall ist, dass man auf das hohe Mana kommt. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die man da beachten müsste. Also du willst mehr Tormenting Voices, natürlich um schneller an deine großen Karten ranzukommen. Genau, mehr Removal und noch eine andere Karte, Mad Prophet. Ist eine 2-1, glaube ich, mit Haste. 4 Mana 2-2 Haste. Ah, ja, genau. Wie gesagt, ich kann mir das einfach nicht merken, die Stats. Egal. Ja. und ja, also schaut einfach nach. Ihr werdet sehen, was wir damit meinen, dass man dann eher solche Karten braucht, wenn man Control spielen will. Aber dieses Deck allgemein, der Archetyp ist Aggro. Ja, und der funktioniert auch richtig gut. Und der funktioniert gut. Also mir macht das Spaß und ich bringe damit regelmäßig meine Gegner zur Verzweiflung. Ja. Auch hier muss man aber genau wieder das Gleiche wie bei Red Green Werewolves sagen. Dieses Deck ist ziemlich beliebt und es ist nicht so leicht, alles zusammenzubekommen. Und man muss auch wissen, was man tut. Also es gibt auch Alternate Picks dafür, die ich immer meistens nehme. Und das ist zum Beispiel auch Uncaged Fury. Ja, von einem Werwolf-Deck, um eben mit meinen Vampiren auch noch richtig gut zu swingen. Also, man muss wissen, was man tut mit diesem Deck, weil da ist sehr viel Synergie drin. Also, absolut. Man muss viel comboen. Ja, also, mir macht's einfach Spaß, genau deswegen. Es ist definitiv eins der cooleren Decks. Also, auf jeden Fall auch eins, das ich gerne mal draften würde, wenn ich dazu komme. Ja. Dann darfst du aber nicht mit mir draften. Richtig. Aber bringen wir das Ganze zu einem kleinen Abschluss. Noch ein kleines Deck zum Abschluss, muss man mal zu sagen. Ja. Blau-Grün, Blau-Grün, ich weiß teilweise gar nicht, ob ich gerade Englisch oder Deutsch rede. Sehr schön. Wahnsinn. Auf jeden Fall Blau-Grün, Clues, eigentlich alles gesagt. Es ist ein Deck, es spielt viel mit Hinweisen, wie es auf Deutsch heißt. Oh, grauenhaft. Oh, ja. Clues. Es ist ein Control-Deck mit sehr viel Card-Advantage, da man eben sehr viele Clues rauspumpt, um diesen Card-Draw zu haben. Man hat aber diese Clues nicht nur wegen dem Card-Draw, wie wir gleich an den ganzen Karten sehen werden, genau. Denn man kann damit auch vieles andere machen. Da können wir eigentlich auch gleich anfangen. Erstmal mit der Rare, Tireless Tracker. Das ist auch eine Karte, die wird im Constructed gerne gespielt, weil sie einfach stark ist. Mhm. Wieder, 3 Mana, 3-2, solider Buddy. Das, was man haben will. Jetzt kommen mal die ganzen Effekte. Das ist praktisch eine Landfall-Karte. Also immer wenn ein Land gespielt wird, Investigate. Also kriegt man einen Clue. Und wenn man einen Clue opfert, kriegt diese Karte noch einen 1-1-Counter drauf. Also die zieht einfach aus diesen Clues den größtmöglichen Value raus. Auch aus sich selber einfach. Also sie pumpt ja selber Clues raus. Genau, das ist halt eben auch wieder so eine kleine Engine, wie wir es schon vorhin hatten. Die Karte ist an und für sich einfach gut. Kann man, wenn man will, natürlich auch in einem Nicht-Clue-Deck spielen. Aber hier in diesem blau-grünen Clue-Deck scheint sie sehr stark. Genau. Dann gehen wir zur nächsten Rare. Hier sieht man auch gleich, Tireless Tracker ist die einzige Rare, die praktisch ein Must-Pick ist dafür. Es gibt nämlich noch ein Sub-Theme in diesem Deck, das ist nämlich Delirium. Und das ist auch die nächste Rare, Soul Swallower. Für 4 Mana, 3-3 mit Trample. Und wenn sie Delirium hat, oder wenn man selber Delirium hat, Entschuldigung, dann kriegt sie am Anfang des eigenen Upkeeps, wenn eben Delirium getriggert ist, 3+1+1 Counter. Also sie pumpt sich selber hoch. Genau. Jetzt ist aber auch wieder der Witz an der Sache, das ist kein Early Pick. Also entweder im zweiten Booster oder wenn wirklich klar ist, man kriegt Delirium. Also Delirium läuft. Also wenn man irgendwie schon so ein paar Enchantments und Instants und Sorceries und vielleicht noch hier und da ein Artefakt gepickt hat, dann ist Soul Swallower eine gute Karte. Sie ist keine gute Karte, wenn man sie im ersten Pack hat und dann um Biegen und Brechen versucht, den Delirium-Draft hinzukriegen. Genau, also man darf beim Draft auch niemals auf eine Karte spielen. Also es gibt zwar Build-Around-Karten, also Karten, um die man drum baut, aber nur auf diese eine Karte zu spielen, damit wird man nicht glücklich und verliert auch meistens ziemlich lächerlich. Eine Rare, die man noch erwähnen kann für dieses Deck, ist Tamiyo's Journal, weil sie halt im Endeffekt einen Tutor-Effekt erlaubt, wenn man 3 Clues opfert. Und sie pumpt jeden Zug Clues raus. Also jeden Zug kommt ein Clue aufs Feld. Jetzt ist aber der Nachteil, Tamiyo's Journal kostet 5 Mana. Mhm. Also, und sie macht halt nichts direkt, wenn sie ins Spiel kommt. Genau, also sie triggert ihren Effekt erst in der nächsten Runde. Und man hat meistens, wenn man sie spielt, noch keine 3 Clues, die man gleich opfern könnte für einen Tutor-Effekt. Jo. Also man kann sie spielen, aber auch wieder eher so ein später Pick, wenn man weiß, okay, sie macht Sinn oder sie ist stark genug in meinem Deck. Genau. Als nächste Karte haben wir dann Ongoing Investigation für 2 Mana ein Enchantment, das besagt, immer wenn eine oder mehrere Kreaturen, die man kontrolliert, Combat Damage machen, wird investigated. Ist halt im Prinzip einfach eine zuverlässige Quelle für Clues, genau. Und der zusätzliche Effekt ist noch für ein Grün, ein beliebiges, Exile a Creature Card from your Graveyard, Investigate, wieder, also man kriegt wieder ein Clue und you gain 2 Life. Und wie wir vorhin schon die ganze Zeit gehört haben, Life gainen oder allgemein Life ist sehr wichtig im Limited. Jo. Das, die ist zusammen mit der nächsten Karte, die wir jetzt erwähnen werden, nämlich das, was es diesem Deck eigentlich möglich macht, gut ins Late Game zu gehen. Und das ist Graphmole. Eine 3 Mana, 2-4. Und immer wenn man einen Clue opfert, kriegt man 3 Life. Simple as that. Also für 3 Mana ein solider Buddy, 2-4, man kommt gut durch. Und da man ja sowieso mit Clues spielt, noch 3 Life dazu kriegen dafür, dass man. Also man kriegt praktisch für 2 Mana eine Karte gezogen und 3 Leben. Ja. Und das ist gut. Also man kann einfach nichts dagegen sagen. Nächste Karte, wieder ein Enchantment für 3 Mana, Ilvenwald Mysteries. Immer wenn ein Non-Token-Creature stirbt, Investigate. So, erster Effekt, wieder Investigate. Wie gesagt, wir wollen Clues rausspringen und dadurch kann man es eher verkraften, dass gerade was stirbt, oder man kann eher wirklich einen Trade-off erzwingen oder einfach einen bringen, auch wenn man etwas im Nachteil ist, keine Ahnung, 3 for 2 zum Beispiel tradet, kriegt man trotzdem noch Value durch das Investigate. Und wieder, wenn man ein Clue opfert, kriegt man ein 1-1 White Human Soldier aufs Feld. Also, man pumpt wieder was raus. Ja. Also auch sehr wichtige Karte. Wenn man wirklich dieses Deck spielt, dann sollte man schauen, dass man diese Karte auch sehr früh kriegt, weil es einfach eine wichtige Mechanik ist, um auch sich zu schützen selber. Wie gesagt, durch das Rauspumpen der Kreatur. Genau, im Endeffekt, wie dieses Deck spielt, ist, dass man halt erstmal controlled und sozusagen den Gegner an der kurzen Leine hält, wenn man so möchte. Und wenn man dann im Late Game ist, dann kann man so richtig das Grinden anfangen mit den Clues und mit den ganzen Synergy-Effekten und so weiter. Eine weitere Karte, die extrem gut ist für diese Clues, ist der Earthwall Illuminator. Der besagt nämlich, dass man einfach jedes Mal, wenn man das erste Mal in einer Runde investigaten würde, gleich nochmal investigaten darf. Und zwar umsonst. Genau. Also jedes Investigate ist einfach doppelt, also das erste. Und an sich für 2 Mana 1-3 mit fliegend, also da kann man echt nichts dagegen sagen. Ja. Selbst wenn man gerade nicht investigated, ein guter Blocker. Oder allgemein, wenn man durchgehen will, einen Schaden, einfach mal ein bisschen durchpressen. Genau. Was haben wir noch? Genau, man will natürlich auch ein bisschen Control haben. Also man spielt blau. Blau ist die Control-Farbe. Zwar leider nicht so stark, wie gesagt, in diesem Set, aber hat ja trotzdem ein paar gute Control-Effekte wie Sleep Paralysis. Ja, die ist einfach. Ich meine, Karten von der Art, also, Gott, wie heißen die, so Narkolepsie oder ähnliche, waren schon immer gut. Also Kreatur tappen und sie enttappt nicht. Das ist einfach ein solider Effekt und den kann man in den meisten Decks halt tatsächlich einfach als Removal zählen. Genau, denn man will ja, wie gesagt, schnell durch. Und da ist einfach, wenn man tappt, nicht blocken kann, wie auch immer, an sich ein kleiner Removal. Ja. Und lustigerweise hat dieses Deck auch noch einen spezifischen Combat-Trick, nämlich Confront the Unknown. Was macht denn die? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Das war die, die einer Kreatur Instant Speed +1/+1 gibt für jeden Clue, für jeden Clue, den man besitzt. Stimmt. Ja. Also für einen Mana war das, ne? Für einen? Zwei Mana? Ja, genau, für einen Mana. Für einen Mana, also allein schon, wenn es nur +1/+1 ist, ist es einfach schon der Value rausgezogen. Aber dadurch, dass man mit Clues spielt und meistens ein paar mehr draußen hat, weil man die einfach nicht alle gleichzeitig opfern kann, kriegen die, also die werden einfach gepumpt ohne Ende. Ja. Ach, und investigaten darf man ja auch noch. Achso, ja, genau, man darf natürlich auch noch investigaten. Also die Reihenfolge ist ja auch investigate, then target creature gets +1/+1. Also es ist eigentlich safe +1/+1. Ja. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Also ein guter Combat-Trick. Einfach für dieses Deck gemacht. Mhm. Würde ich mal sagen, fassen wir einfach dieses Deck nochmal schnell zusammen. Es ist ganz cool, eins der wenigen Control-Decks im Limited-Format. Und man kann es insgesamt relativ flexibel bauen, weil man hat ein Delirium-Subtheme, in das man reingehen kann, aber nicht muss. Man hat ein Mill-Subtheme mit Fleeting Memories, was sagt, jedes Mal, wenn man Clue cracked oder investigated, kommen die obersten 3 Karten in Friedhof. Auf jeden Fall ist es recht flexibel, solange man seinen Core zusammenbekommt. Und die Core-Karten selbst sind nicht besonders beliebt, weil sie eigentlich fast nur in diesem Deck selbst gut sind. Genau, also man muss dazu sagen, wenn man sieht, man spielt irgendwie grün, oder man fängt an, grün zu picken, jetzt als Beispiel, und man sieht, okay, die guten roten Karten werden schon weggepickt, die guten schwarzen Karten werden schon weggepickt. Was bleiben? Die Investigate-Karten in grün und in blau. Und dann sollte man eigentlich schon merken, okay, das ist jetzt gerade mein Deck, was ich bauen will, weil keiner will es haben, also nehme ich die guten Karten raus. Weil es macht auch keinen Sinn zu erzwingen, also irgendein Deck zu erzwingen, weil man macht sich selber nicht glücklich, man nervt die anderen auch noch, weil man denen die Karten wegnimmt. Also, ich habe zwar am Anfang erwähnt, dass man den Leuten die Mythics wegnimmt, damit sie den Vorteil nicht haben. Aber das ist was anderes und vor allem, man will ja auch Spaß haben an Draften. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Genau. Man geht ja nicht in, um neue Karten zu kriegen. Also eigentlich schon ein bisschen, um neue Karten zu kriegen, aber Draften ist für mich das Schlechteste, also die schlechteste Methode, um neue Karten zu bekommen. Das ist einfach ein Format, ich gehe hin, mache ein komplett neues Deck, hab Spaß mit Leuten. Das ist für mich Draften. Genau. Und das kann man, denke ich, auch eigentlich abschließend so sagen. Also, es gibt coole Archetypen in diesem Format, aber versucht nicht von vornherein irgendwas zu forcen. Die meiste Zeit wird es einfach nicht funktionieren. Genau. Ich denke, das können wir dann heute so abschließen. Wir haben ziemlich viel geredet, vor allem über mein Lieblingsdeck. Oh ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer gemütlichen Runde Magic Taverne. Wir haben diese Woche ein bisschen länger gemacht, ist auch ein etwas größeres Thema. Würden gerne auch weitermachen mit dem Thema. Vor allem, wenn Eldritch Moon kommt. Ah, da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ja, ich auch. Wir werden auf jeden Fall über die kommenden Spoiler noch reden, die bald erscheinen, weil Eldritch Moon ja auch im Juli schon wieder dran ist. Stimmt. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, schaltet nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns über Feedback, Kritik. Wir bedanken uns bei jedem, der sich das erste angehört hat und uns Feedback gegeben haben. Wir haben das sehr zu Herzen genommen und werden uns stetig verbessern. Ja. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.